Das, was wir jetzt vorhaben, ist das Verrückteste, was man sich überhaupt ausdenken kann, weil man unmöglich mit so vielen Leuten einen Workshop machen kann. Und deshalb müssen wir jetzt sehen, dass wir diese Dreiviertelstunde auf eine Art und Weise miteinander gestalten, dass wir alle nach dieser Dreiviertelstunde hier rausgehen und sagen, wow, das war aber jetzt eine heiße Nummer, die wir da hingekriegt haben. Ich würde diejenigen bitten, die noch Fragen zu dem Vortrag haben, die Ihnen am Herzen liegen, dass diejenigen dann einfach mal sich hier vorne so hinstellen und ich versuche, sie dann hier auf die Bühne zu holen und wir reden miteinander. Damit könnten wir eine Situation erzeugen, wo diejenigen aus dem Publikum, die jetzt zu diesem Vortrag noch irgendwelche Vertiefungen gerne hätten, die noch ein bisschen was wissen wollen, die etwas zu sagen haben, was für viele interessant sein könnte und was in den Kontext dieses Vortrages gehört, dass die Gelegenheit bekommen, das mit uns allen zu teilen. Das ist ein bisschen gefährlich, worauf ich mich dann jetzt hier einlasse, weil das sehr leicht dazu führen kann, dass jeder hier die Gelegenheit benutzt, um Reklame für sein Entrepreneur-Projekt zu machen. Das, glaube ich, müssen wir einfach mal diese Möglichkeit müssen wir einfach mal so stehen lassen. Man kann ja auch versuchen, wenn man hier hochkommt, daran zu denken, dass man doch jetzt eigentlich was besprechen möchte, was für alle anderen spannend sei. Insofern glaube ich, wäre es mein Vorschlag, dass diejenigen, die da sowas haben, es einfach mal noch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und dann sich hier vorne so einreihen und hier so hochkommen und wir ein bisschen miteinander reden und dann gehen wir wieder hinten runter und auf diese Weise entsteht ein Gespräch, an dem hoffentlich alle Interesse haben. Ich will aber, bevor ich damit anfange, noch mal deutlicher machen, was wir eigentlich verstehen müssten unter einer Subjekt-Subjekt-Begegnung, weil das wahrscheinlich für viele gar nicht so richtig klar ist, was das bedeutet, wenn ich einem anderen Menschen als Subjekt begegne, weil wir das ja auch gar nicht gewohnt sind. Also wir kennen ja immer nur diese Situation, wo uns jemand benutzt. Manchmal sage ich, probiert es doch einfach mal aus, also ihr könntet das dann alle mal ausprobieren, wenn ihr wieder auf irgendeinem Amt seid oder beim Elternabend oder an irgendeiner Stelle, wo ihr das Gefühl habt, jetzt wird wieder mit mir dieses schöne Spiel getrieben, jetzt sagt mir wieder einer, was ich machen soll und er hat seine Erwartungen, er hat seine Bewertungen. Gespräche beim Chef sind auch wunderbar für sowas geeignet. Die an der Universität sind, haben dauernd Gelegenheit zu erfahren, wie sie da zum Objekt gemacht werden. Und deshalb mein Vorschlag mal für die Zukunft, das einfach mal ein bisschen anders zu haben. Und da kriegt man dann auch so ein Gefühl dafür, was es dann heißt, wenn man sich nicht zum Objekt machen lässt. Man kann sich nämlich auch wehren. Also wenn Sie da wieder so sitzen, also irgendwo mit hängenden Ohren und der hat Ihnen da wieder gesagt, wie das alles zu sein hat und dass das wieder nicht so geklappt hat, bleiben Sie einfach da sitzen und sagen, ja, das habe ich verstanden. Aber die Art und Weise, wie Sie das gesagt haben, tut mir weh. Also ich fühle mich gerade so, als ob Sie mich wie so ein Objekt behandeln. Und das schmerzt und deshalb möchte ich jetzt hier sitzen bleiben, weil es könnte ja sein, dass Sie Lust haben, es mir nochmal anders zu sagen. Das ist eine ganz starke Nummer. Also ich bleibe jetzt mal hier sitzen und gebe Ihnen die Chance, es nochmal anders zu sagen. Dann hat der nur zwei Möglichkeiten. Ich sage mal der oder die, aber meistens sind es ja Männer. Dann hat der nur die zwei Möglichkeiten. Entweder brüllt sie an und sagt, dafür bin ich nicht zuständig für Ihr Gefühl und raus. Und dann sagen sie, herzlichen Dank, das war jetzt eine schöne Offenbarung. Auf Wiedersehen. Und dann gehen sie einfach raus. Und der dann ein Problem hat, das sind nicht Sie. Sie sind bei sich gewesen. Sie haben sich nicht zum Objekt machen lassen. Sie sind eine Art Widerstand gegangen, der Sie als Subjekt hat auftreten lassen und der andere hat, und die haben dem anderen eine Chance gegeben, auch Subjekt zu sein. Und wenn der die Chance nicht ergreifen kann, dann hat er eben im Augenblick noch Pech gehabt. Das heißt, sie gehen erhobenen Hauptes aus dieser Begegnung heraus, selbst wenn sie so geendet hat, und der, der richtiges Problem hat, ist der, der da sitzt, den sie zurücklassen müssen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese betreffende Person am Tag dreimal jemanden vor sich hat, weil sie das überall herum erzählen und überall die Menschen in diesem Land anfangen, sich so hinzusetzen und sagen, ja, ich verstehe schon, was Sie gesagt haben, aber es tut mir jetzt einfach weh, ich möchte so nicht gehen. Vielleicht können Sie es nochmal anders sagen. Wenn das dreimal am Tag passiert, dass so einer von so einem Amt oder so ein Vorgesetzter so einen vor sich sitzt, der springt aus dem Fenster. Das hält man dann nicht mehr aus. Insofern ist das eine ganz stille Revolution, mit der man anfangen könnte, dafür zu sorgen, dass es aufhört, dass Menschen andere zu Objekten machen und sie dann auch so benutzen. Jetzt möchte ich Ihnen noch an einem, das ist nicht so schlimm, wenn Sie da so ein bisschen rumstehen. Sie können auch gerne, hier kommen Sie doch mit auf die Bühne, setzen sich hier ein bisschen hinten hin, so dass wir da, also hier ist es wunderschön. Und dann habe ich so das Gefühl, es sei wirklich ein Workshop. Und wir kommen auch gleich auf Sie. Ich will nur noch ein bisschen die Stimmung erzeugen, die ich brauche, damit wir alle hier mit einer Bereicherung rausgehen. Ich will mal noch mal versuchen, ein Beispiel zu beschreiben, wo mir das aufgefallen ist, was es bedeutet, wenn Menschen erleben dürfen, dass sie nicht als Objekte behandelt werden. Das war vor einem Jahr auf einem Kongress, der von der Bundesregierung organisiert worden ist, über Diversity Management. Da gibt es sogar so eine Charta der Vielfalt und dann so ein spezielles Amt. Und dann waren die ganzen Unternehmenschefs, also die Personalleiter der großen Unternehmen, waren da alle hier in Berlin, hatten sich versammelt und saßen dann alle in ihren schwarzen Kostümen da so und hatten sich gegenseitig ihre Vorträge über Diversity Management gehalten. Und das ging dann den ganzen Tag und am Ende des Tages war dann der Letzte dran gewesen. Und dann haben die einfach angefangen einzupacken, Laptops wurden zusammengeklappt, Verabschiedungen und das wurde dann wie so ein Bienenschwarm. Und dann rief immer die Moderatorin, die war dann so ein bisschen, rannte dann immer oben rum. Aber meine Damen und Herren, es ist doch noch der kulturelle Abschluss, der kommt doch jetzt noch und bleiben Sie doch noch einen Augenblick sitzen. Das hat die überhaupt nicht gestört. So, und dann wusste sich keiner Rat und dann plötzlich machte sich so eine große Tür auf und dann kamen 40 Leute rein, Männer und Frauen. Das war der Berliner Straßenchor. Also die müssten eigentlich viele von Ihnen kennen. Der Berliner Straßenchor ist von irgendeinem Chorleiter aus Wien, den es irgendwie nach Berlin verschlagen hat, gegründet worden. Und der hat dann festgestellt, hier gibt es sehr viele Obdachlose und hat dann die Obdachlosen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mit ihm zu singen. Und dann haben viele dann gesagt, ja, also singen, das geht ja schon und das machen wir schon mit. Und dann hat er mit denen gearbeitet und jetzt kamen die da zu dieser Veranstaltung, 40 Männer und Frauen da auf die Bühne und haben angefangen einfach zu singen. Innerhalb von 10 Sekunden war der Saal mucksmäuschenstill. Die haben alle aufgehört zu reden, weil die gemerkt haben, dass da vorne Leute stehen. Ja gut, die konnten auch inzwischen ein bisschen singen, aber die hatten was zu sagen. Das ist Charisma, was da von der Bühne runterkam. Sowas habe ich ganz selten erlebt. Die waren gezeichnet vom Leben, obdachlos das ganze Leben. Die hatten genug Probleme gehabt und haben sich dann sozusagen in diesem Chor gefunden. Und dann bin ich nach der Veranstaltung, und das dritte Lied, was sie singen, war Frank Sinatra, It's My Way. Das hätten sie erleben sollen. Die sind alle aufgestanden. Einer nach dem anderen von diesen Diversity Managern ist aufgestanden, hatte Tränen in den Augen. Es war eine der schönsten Veranstaltungen, die ich je erlebt habe. Und ich glaube, die haben in dem Moment, als die da oben gesungen haben, begriffen, was Diversity Management ist. Und dann bin ich zu diesem Chorleiter und sage, das ist der helle Wahnsinn, was sie hier geschafft haben, mit lauter Obdachlosen. Und er sagte, naja, es sei jetzt ein bisschen doof, weil er würde ja schon seit 2 Jahren mit denen das machen. Und da sei keiner mehr obdachlos inzwischen. Die hätten also, ist das der Herr? Das heißt, da kommt einer, nimmt sich die schwierigste soziale Gruppe, die es so gibt, und arbeitet mit denen und singt mit denen eigentlich, also macht irgendwas. Und nach 2 Jahren hat er eine 100%ige Resozialisierungsquote. Das, vergleichen Sie das mal mit der Arbeit von einem Sozialarbeiter, der dort gewesen wäre in dem Viertel. Der wäre froh, wenn von diesen 40 2 gewesen wären, die wieder zurückgekommen wären. Und warum passiert das so? Weil dieser Chorleiter diese Personen als Subjekte, ihnen als Subjekte begegnet ist. Er hat sie ernst genommen, er ist zu ihnen gegangen, er hat sie gefragt, er hat versucht, in ihnen was zu entdecken, anstatt ihnen was draufzudrücken, und so ist es gegangen. Da ist was rausgekommen, das ist Potenzialentfaltung. Und was der Sozialarbeiter üblicherweise machen muss, der kann da auch nichts dazu, das ist eben innerhalb des gesamten Systems so, der muss die als Objekte behandeln. Sie zum Gegenstand seiner Maßnahmen machen. Hat dafür auch noch einen Katalog, wo er immer abhaken muss, ob er alles gemacht hat. Und deshalb klappt das eine so wunderbar und das andere überhaupt nicht. Jetzt kriegen Sie eine Vorstellung davon, was passieren würde, wenn man es anders machen könnte. Das ist das, was Herr Faltin so schön in diesem Satz von gesagt hat, dass wir Angst haben vor dem, was passiert, wenn sich Menschen wirklich als Subjekte auf den Weg machen. Wir müssen sie als Objekte klein halten, damit sie nicht Dinge tun, die unsere gesamte Stabilität unseres gegenwärtigen Versorgungssystems gefährden. Da ist also richtig Luft drin. Solche und andere Beispiele finden Sie auf der Homepage von dieser Akademie für Potenzialentfaltung. Auch darüber können wir uns dann noch ein bisschen unterhalten. Das sind jetzt Beispiele, die mehr oder weniger, wir nennen das Vorzeigebeispiel, die sind zufällig entstanden. Da kann der Chorleiter, der war gar kein Mitglied der Akademie, der hat es eben so gemacht. Und andere haben es auch irgendwie zufällig gemacht. Und da ist mein Credo, was ich jetzt verfolge, dass ich sage, wenn das zufällig geht und immer mal wieder geht, dann muss das auch gestaltbar sein. Dann muss es uns auch gelingen, solche Bedingungen bewusst zu gestalten, in denen Menschen tatsächlich einander begegnen und dann über sich hinauswachsen. Und das sind solche Potenzialentfaltungsgemeinschaften. Und das kann schon spannend sein, was da in Zukunft dabei herauskommt. Margret Rasfeld ist hier, die hat auch so ein wunderbares Vorzeigeprojekt. Das ist das, was in ihrer Schule passiert. Ungeheuerlich. Also mitten im deutschen bildungsbürgerlichen Schulsumpf entsteht plötzlich eine Schule, die eigentlich keine besseren Voraussetzungen hat als andere, und die machen alles anders und es funktioniert. Und Schüler, die dorthin gehen, wenn man dann so ein bisschen fragt, warum gehst du eigentlich in die Schule, in diese? Und dann sagen die, weil ich die Welt retten will. Und da merkt man, was den anderen Schulen fehlt. Die wissen gar nicht, wozu sie in die Schule gehen. Wenn sie dann Schüler aus anderen Schulen fragen, warum gehst du in die Schule, sagen die, weil ich muss. Und da braucht sich keiner zu wundern, dass da kein Mensch irgendein Potenzial entfalten kann. Aber einer, der die Welt retten will, der muss ja ganz viel wissen. Und selbst wenn die Schule ganz furchtbar ist und ganz schlecht ist und die Lehrer nicht in Ordnung sind und alles nicht klappt, dann muss man trotzdem viel tun, damit man sich so viel Wissen aneignet, dass man die Welt retten kann. Merken Sie was? Und da gibt es einfach ganz viele Menschen in diesem Land, die können sich gar nicht gut mit diesem Gedanken anfreunden, dass unten diejenigen aufwachen, die sie bisher immer versorgen mit ihren Vorschlägen. Also es gibt sicherlich ganz viele Lehrer, die, solche habe ich auch schon kennengelernt, wenn die Schüler tatsächlich dann ins Arbeiten kommen und Gruppen gebildet haben und in Arbeitsgruppen herausgearbeitet haben, wie die Photosynthese funktioniert, und sich das dann gegenseitig vortragen in der Unterrichtsstunde und der Biologielehrer verdammt dazu ist, daneben zu sitzen, dann leidet er. Der weiß plötzlich gar nicht mehr, oder manche jedenfalls wissen dann gar nicht mehr, wozu sie überhaupt Biologielehrer sind. Und deshalb müssen die dann am Ende der Stunde immer noch wenigstens den Schülern sagen, wo sie überall was vergessen haben. Es ist ein Trauerspiel. Und so entstehen solche Objektbeziehungen zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Eltern und ihren Kindern, zwischen Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern, zwischen Ärzten und ihren Patienten, zwischen Therapeuten und ihren Klienten und den Beratern und, naja, ich will das jetzt nicht endlos ausführen, und zwischen denen passiert nichts. Und damit etwas passieren könnte, müssten sie einander begegnen, und das erzähle ich jetzt noch als Letztes und dann ist hier meine Vorrede erstmal zu Ende. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die ich von einer Therapeutin gehört habe, die sagt, sie hätte also kam nach so einem Vortrag ganz aufgeregt angelaufen und sagt, das wäre es genau, jetzt hätte sie endlich verstanden, was damals passiert sei. Sie hätte jahrelang mit einer schwer depressiven Patientin gearbeitet und die wollte immer nicht mehr leben und die sei schon ein bisschen älter und Tabletten hätte sie auch nicht nehmen wollen, hochsuizidal und depressiv. Und dann hat die Therapeutin ihr angeboten, sie macht eine engmaschige Begleitung. Das ist sehr lieb von ihr, zweimal in der Woche ist die gekommen und dann hat die Therapeutin, wie sie sagte, alles, was sie im Koffer hatte, ausgepackt und ausprobiert. Also gesprächstherapeutisch, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch und was man da noch so alles machen kann. Es hat alles nichts geholfen, es ist immer so weitergegangen und dann nach zwei Jahren haben sie sich wieder mal gegenüber gesessen in diesem Raum, in diesem Behandlungsraum und die Patientin hat wieder angefangen, ach, es ist so furchtbar und das ganze Leben und ich möchte doch nicht mehr leben und dann muss ich immer zu hierher und das ist alles. Und die Therapeutin hat dann in einem Augenblick der Unachtsamkeit, das passiert einem ja manchmal, wenn man so irgendwie mit Gedanken woanders ist, dann schweifen nicht nur Gedanken ab, sondern das ganze vegetative Nervensystem schweift mit ab und kümmert sich nicht mehr so richtig um das, worum es sich kümmern soll. Die hat sich jedenfalls hoffnungslos an ihrer eigenen Spucke verschluckt beim Zuhören. Und da kriegte die dann so einen Erstickungsanfall, wurde dann schon ganz, ganz bläulich im Gesicht, erst rot und dann blau. Und da hörte dann die Patientin auf mit ihrer Rede und lief dann rum und klopfte der dann auf den Rücken. Das war natürlich nichts, das hat noch nicht geholfen. Dann ist sie noch in die Küche gerannt, die Patientin, und hat dann so ein Glas Wasser geholt. Und das der erstickenden Therapeutin dann gereicht. Und dann nahm die dann einen Schluck Wasser und dann. Und dann kamen die wieder zu sich und dann sind die beide auf ihre Sitze gefallen. Und dann sagte die Patientin: Das ist aber jetzt schon ein bisschen verrückt. Da komme ich seit zwei Jahren und sage Ihnen die ganze Zeit, wie wichtig das ist, dass ich jetzt bald sterben kann. Und Sie hören sich das die ganze Zeit an und kommen mir dabei fast um. Das war der therapeutische Now-Moment. Nach zwei Jahren waren sich jetzt durch den Erstickungsanfall zufälligerweise das erste Mal Therapeutin und Klientin begegnet. Das ist der Wahnsinn. Und von da an lief das. Von da an sagte sie, die hätte dann schon geguckt, wie die dann das Haus verlassen hat. Da ist die schon mit ihrer Tasche da unten so durch den Garten gegangen und durch den Gartenzaun. Also manchmal bedarf es eigentlich nur dieser Begegnung. Und deshalb schauen wir jetzt mal, was wir da gemeinsam rauskriegen, wenn wir hier auf der Bühne repräsentativ für Sie in einem Workshop mal dem einen oder anderen begegnen. So, da fange ich jetzt doch einfach mal links an. Hallo. Sie stellen sich selbst vor und versuchen es kurz auf den Punkt zu bringen, damit wir dann ein Thema haben, was wir kurz ausbreiten und dann versuchen wir das Nächste, okay? Ja, hallo. Mein Name ist Karim Albers, ich komme aus der Schweiz und ich setze mich sehr stark mit Yoga-Mindset auseinander. Nicht so ganz nah. Ah, nicht so ganz nah. Okay. Und Sie habe ich jetzt gelernt, wie man das mit dem Mikro macht. Ja. Sie sprechen von Subjekt, Objekt, das ist etwas, was ich aus dem Yoga kenne. Beim Vortrag, ich habe ganz viele Sachen gehört, die für mich im Bereich von Bewusstsein, Unterbewusstsein gehen, höheres Bewusstsein und das wurde so auf das Gehirn reduziert. In meiner Erfahrung entspringt alles aus dem Bewusstsein, Gehirn ist die Schaltstelle und ich habe auch das Gefühl, dass Sie da noch mehr drauf haben, also dass Sie auch mehr wissen, so im Hintergrund, Meditationstechniken oder gewisse Sachen, um das Gehirn umzuprogrammieren oder von den alten Prägungen zu lösen. Wie machen Sie das? Was ist da Ihr Ansatz? Was kennen Sie da? Ja, das ist schön. Also das interessiert sicher auch noch ein paar mehr, oder? Also ich bin jetzt richtig sozusagen, ich versuche mal nicht dort stehen zu bleiben, wo alle stehen zu bleiben, sondern ich versuche in diesem Workshop mal ganz in die vorderste Front zu gehen. Und die ganz vorderste Front von dem, was ich im Augenblick überschauen kann, heißt, es gibt überhaupt kein Bewusstsein als individuelles Phänomen. Bewusstsein ist eine soziale Leistung. Bewusstsein entsteht zwischen Menschen, indem die sich austauschen und individuell wird das nur verankert, was da ausgetauscht worden ist. Und deshalb hängt das Bewusstsein, was Menschen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe herausbilden können, auch immer von der Art des Bewusstseins ab, was diejenigen haben, mit denen die Kinder zusammenleben und was diese Gemeinschaft hat, in die die Kinder hineinwachsen. Deshalb ist es auf einer Stufe, wo das noch primär alles ein mythisches Bewusstsein ist und die alle daran glauben, dass jeder Baum beseelt ist und sie Teil der Welt sind, dann entwickeln Menschen zwangsläufig ein mythisches Bewusstsein. Bis auf ganz wenige, über die unterhalten wir uns gleich noch, die schon aufgrund von wiederum zwischenmenschlichen Erfahrungen, weil die offenbar bei ihren Eltern was anderes erleben oder mit Menschen etwas anderes besprechen, dann entwickeln die und stoßen durch die Decke des mythischen Bewusstseins durch und entwickeln das, was wir heute ein personales Bewusstsein nennen. Und heute haben wir jetzt diese Entwicklungsstufe erreicht, wo wir sozusagen alle der Meinung sind, jeder sei ein individuelles Wesen und es käme darauf an, sich individuell sozusagen zu entfalten. Das ist ein personales Bewusstsein. Aber das haben wir auch nur deshalb entwickelt, weil wir in einer Welt groß geworden sind, wo die alle so gedacht haben. Und trotzdem gibt es jetzt schon Einzelne, die stoßen wieder durch diese Decke durch und kommen auf eine Ebene von transpersonalem Bewusstsein. Aber auch nicht, weil sie nun so wahnsinnig toll sind und Ken Wilber oder sonst wie heißen, sondern weil das Menschen sind, die wiederum durch einen besonderen Prozess vielleicht während ihrer Kindheit durchgegangen sind, der sie so stark gemacht hat, dass sie über das hinaus zu denken imstande sind, was alle anderen denken. Das heißt, diese Fähigkeit, Bewusstsein auszubilden, ist ein Potenzial, was in uns Menschen angelegt ist, auch im Hirn, so wie da ein Vernetzungspotenzial bereitgestellt wird. Aber was das für ein Bewusstsein wird, hängt davon ab, wie es sich in der Begegnung mit anderen Menschen gestaltet. Und damit ist der Ort des Bewusstseins nicht das Hirn. Da will ich hin. Sondern wäre das Ort des, der Ort der Bewusstseinsentwicklung die Begegnung und der Austausch, die Beziehung mit anderen Menschen. Und das kann ich so frech behaupten, weil es mit der Sprache genauso ist. Natürlich haben wir ein Sprachzentrum im Hirn. Aber was würde uns denn das beste Sprachzentrum im Hirn nützen, wenn keiner mit uns sprechen würde? Und wenn keiner mit uns sprechen würde, hätten wir keine Sprache. Und deshalb ist der Ort der Sprache nicht das Gehirn, sondern das Gesprochene, was zwischen Menschen sich ereignet. Merken Sie was? So kann man, jetzt will ich das gar nicht weitertreiben, aber jetzt ahnt man plötzlich, dass wir mit der Suche nach bestimmten Phänomenen im Hirn an der falschen Stelle sind. Das Hirn ist nicht dieses Riesending. Das Hirn ist ein wunderbares Gerät, also ein Organ, was uns mit irrsinnig großartigen Potenzialen ausstattet. Aber wie diese Potenziale entfaltet werden, was daraus wird, hängt immer davon ab, in welcher Welt, mit welchen Menschen, unter welchen Bedingungen man groß wird. Das ist mein Lieblingsexperiment. Ziehen Sie mal im Hirn alles das ab, in Gedanken, was Sie von anderen Leuten gekriegt haben. Also was andere Ihnen gezeigt haben, gelehrt haben, was die Ihnen beigebracht haben, was die Ihnen ermöglicht haben. Da bleibt im Hirn nichts mehr über. Also Sie gibt es als Einzelwesen gar nicht. Also sie sind immer ein soziales Konstrukt, jeder, das ist das Schöne, jeder einzigartig, weil solche Erfahrungen, wie Sie gemacht haben, hat kein anderer gemacht. Deshalb sind Sie eine Besondere. Aber alles, was Sie sind, sind Sie durch Ihre sozialen Erfahrungen geworden. Das ist verrückt und das ist ein neues Bild. Das wäre sozusagen das Bewusstsein des Vielzellers. Das Bewusstsein, damit der als Vielzeller überhaupt sich darauf einlassen konnte, ein Vielzeller zu werden, musste er das Bewusstsein eines Einzellers überwinden. Ganz kurz, Sie sprechen von Begeisterung, wenn man lernt. Kann auch Sinnhaftigkeit wichtig sein, weil gewisse Dinge begeistern einen ja nicht unbedingt, aber sie machen Sinn. Jeden Tag Zähne putzen ist jetzt nicht eine Begeisterung, aber wenn man den Sinn verstanden hat, lernt jedes Kind das. Jetzt hätte ich Lust, ihn zu nehmen und zu sagen, Champion, er hat das verstanden. Ich beschäftige mich auch ein bisschen mit dem Thema. Ja, man kann sich natürlich nur dann für etwas begeistern. Also man kann sich alleine, kann man sich ja überhaupt nicht begeistern. Das merken Sie ja schon. Ich versuche das schon die ganze Zeit, aber das geht nicht. Ich brauche Sie dazu. Ne? Ich brauche Sie dazu. und das, was zwischen uns passiert, damit es wirkliche Begeisterung wird und nicht einfach nur so ein kleiner vorübergehender Sturm oder so ein kleines Zündeln, das ist, dass es uns ergreift, weil es uns wichtig ist und weil es uns bedeutsam ist, weshalb wir hier zusammengekommen sind, was wir hier voneinander lernen können, und das ist Sinnhaftigkeit. Das heißt, wir müssen dem, was wir miteinander tun und was wir miteinander erleben, Sinn verleihen. Weil das sagen uns die Physiker und die Astrophysiker und alle, die da auf diesem Gebiet unterwegs sind, Sinn per se ist nicht. Also die Welt hat keinen Sinn. Aber wir Menschen können unserem eigenen Leben, unserem Zusammenleben und dem, was wir in der Welt erleben, Sinn verleihen. Also objektiv gibt es keinen Sinn, aber genauso objektiv können wir nicht leben, ohne dass wir der Welt Sinn verleihen, weil sonst würden wir sterben. Oder wir könnten eben das, was in uns an Potenzialen verborgen ist, gar nicht entfalten. Das ist also diese Voraussetzung dafür, dass wir leben können, ist, dass wir dem, was wir tun, auch Sinn verleihen. Und jetzt halten Sie sich fest, das will ich jetzt aber nicht weiter ausführen, aber in dem Buch habe ich das mal gemacht. Es gibt Phasen in einer Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Entwicklung, wo immer etwas zum Tabu erklärt wird. Das wird tabuisiert. Zu Zeiten des bürgerlichen Besitzstandwahrungszeitalters, so um 1890 rum oder so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war das die weibliche Sexualität. Die ist da als Tabu behandelt worden. Hat man nicht drüber gesprochen, hat man so getan, als gäbe es die nicht, mit dem Ergebnis, dass also Sigmund Freud sehr viele Fälle hatte, an denen er das entwickeln konnte, was er dann entwickelt hat, nämlich seine psychoanalytische Theorie. Und die Frauen mit ihren Hysterien und was sie da alles hatten, sind so verrückt geworden, weil die weibliche Sexualität tabuisiert gewesen ist damals. Und die wurde deshalb tabuisiert, weil es bei Ausleben der weiblichen Sexualität dazu geführt hätte, dass der Mann, der Bürgerliche, mit seinem Besitztum nicht mehr gewusst hätte, ob die richtigen Nachkommen das Erbe kriegen. Und deshalb musste das so eingeschränkt werden. Noch früher haben sie den Keuschheitsgürtel genommen, aber jetzt war das sozusagen ein Tabu. Und damit konnte man bessere Kontrolle über die weibliche Sexualität ausüben, mit dem Ergebnis, dass die Frauen darunter sehr gelitten haben. Und jetzt ist das ja kein Tabu mehr. Jetzt ist alles okay, jetzt wissen wir, dass Frauen auch eine Sexualität haben und Orgasmus kriegen können und all so schöne Sachen. Und jetzt ist was anderes ein Tabu geworden, nämlich die Frage nach dem Sinn. Können Sie heute nicht mehr stellen. Die meisten Leute können Ihnen keine Antwort mehr geben, wenn Sie fragen, wozu sind Sie denn eigentlich hier? Also nicht nur hier auf dieser Veranstaltung, sondern wozu tappen Sie hier auf diesem Globus herum? So für eine gewisse Zeit. Und dann sagen, weil ich Spaß haben will. Ja Gott, weil ich Geld verdienen will. Alles Mist. Wir müssen dann irgendeine andere Antwort finden. Eine, die größer ist als Sie selbst, deshalb transpersonal, und wo Sie sich in etwas Größeres einbinden. Sonst, wenn Sie das nicht hinkriegen, sich mit dem, was mit Ihrem eigenen Tun in etwas Höheres einzubetten, sind Sie nicht kohärent. Und wenn Sie nicht kohärent sind, dann leiden Sie. Dann sind sie auch nicht in der Lage, Potenziale zu entfalten. Und deshalb ist es objektiv so, dass wir Menschen darauf angewiesen sind, unserem Leben einen Sinn zu verleihen, obwohl es objektiv keinen Sinn gibt. Finde ich eine tolle Geschichte. Und für Unternehmen würde das heißen, man muss wissen, wofür man geht. Für Schulen muss es wissen, man muss mit den Schülern gemeinsam und mit den Eltern aushandeln, wofür diese Schule da sein soll. So ein Kongress, man muss wissen, weshalb wir das hier alle gemeinsam machen. Und dann wird es auch was. Hallo, mein Name ist Alexander Klose. Ich bin im Erstberuf Psychotherapeut. Das heißt, oh yeah. Subjekt-Subjekt-Beziehungen sind mein tägliches Brot. Ich hoffe, ich spare mir die 2 Jahre Vorlauf der Kollegin, die Sie eben beschrieben haben. Ich gebe mir Mühe. Meine Frage ist eigentlich eine Frage des Psychotherapeuten an den Hirnforscher. Sie hatten eben gesagt, es gibt Also bei einer Beziehungsstörung gibt es eine Reaktion im Gehirn, die einem Schmerzreiz entspricht. So. Und ich habe natürlich ganz, ganz viele Patienten mit Beziehungsstörungen und chronischen Schmerzen. Und meine Frage ist, sehen Sie einen Zusammenhang, also zwischen chronischer Beziehungsstörung und tatsächlich so einer somatischen oder psychosomatischen Symptombildung? Einen hirnorganischen? Ja, also wenn man so denkt wie ich, geht es gar nicht anders, als dass man da einen Zusammenhang sieht. Was wir wissen, ist, dass jeder körperliche Schmerz in dem Augenblick, wo man die Aufmerksamkeit dahin fokussiert, immer schlimmer wird. Also ein Tinnitus ist eigentlich kein Problem. Das in der Viertelstunde schafft das Ihr Hirn, diesen Störreiz, der da reinkommt, weil Ihnen da ein paar Härchen abgebrochen sind, wieder auszugleichen. Aber Ihr Hirn schafft das nie. Wenn Sie gleich, wenn das so anfängt zu piepen, Angst davor haben, dass Sie jetzt einen Schlaganfall kriegen oder einen Hörsturz oder einen Tinnitus oder was auch immer, und dann fokussieren Sie über die Angst die ganze Aufmerksamkeit darauf, das wird immer lauter. Manche sind da schon aus dem Fenster gesprungen. Das heißt, man müsste bei der Schwangerschaft, bei der Geburt ist ähnlich, wenn Sie mehr Angst Sie davor haben, desto mehr tut es weh. Und deshalb müsste man einen Weg finden, aus dieser Angst vor dem Schmerz rauszukommen. Und jetzt kommt es, das geht nur gemeinsam. Da brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft, der Ihnen diese Angst nimmt. Also, und das können manche Psychotherapeuten ganz wunderbar. Deshalb finde ich das eine ganz, wenn ich auch manchmal so komische Sachen sage, ich finde, dass das eine wichtige Gruppe von Menschen ist, die über ausgezeichnete Kompetenzen verfügen. Ich selbst glaube, dass es innerhalb der Psychotherapie die Traumatherapeuten sind, die Psychotrauma behandeln, die im Augenblick am interessantesten sind, die man sich genauer anschauen muss, weil Psychotrauma eine der schwersten psychischen Situationen darstellt und es sehr viele Patienten gibt, die, also was weiß ich, als junge Frau vergewaltigt worden sind, und das ganze Leben wird von diesem Psychotrauma bestimmt. Und da haben sich Psychotherapeuten in der Vergangenheit, die sozusagen, die haben alles Mögliche versucht, es hat alles nicht geklappt. Also 800 Stunden auf der Couch, mehrere Jahre Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, das geht alles nicht. Mit dem Trauma geht es nicht, weil jede Art von Ansprechen des Traumas dazu führt, dass das wieder zurückfällt. Und dann, wir nennen das dann ein Flashback, also entsteht ein Trigger durch das Ansprechen des Themas, entsteht ein Trigger, und dann fällt Ihnen der Patient oder die Patientin wieder in das alte traumatische Geschehen zurück, und das macht das Ganze noch schlimmer. Und deshalb bin ich so glücklich, dass es jetzt psychotherapeutische Interventionen gibt, wo die das, Sie glauben das nicht, an einem Nachmittag schaffen. An einem, was vorher in 15 Jahren nicht gegangen ist, geht an einem Nachmittag. Und das ist wiederum der Grund dafür, weshalb ich mich überhaupt traue, so etwas Verrücktes zu sagen, was wir mit dieser Akademie machen wollen. Dass man einen Teambildungsprozess, da braucht man nicht 5 Jahre dazu, da braucht man einen Nachmittag. Aber der muss dann auch sitzen. Also das heißt, das sind alles, es gibt Möglichkeiten, sehr Hebel umzustellen, aber man muss den richtigen Hebel in der Hand haben, sonst ist man dauernd nur als Dachdecker unterwegs und macht da neue Dachziegel drauf oder baut neue Fenster ein in das Haus. Und dann gibt es aber Hebel, an denen gewissermaßen das ganze Gebäude schief geworden ist, und wenn Sie den in die Hand kriegen und umlegen, dann richtet sich das von alleine wieder auf. Danke. Ja, das eine dieser Techniken heißt EMDR, aber selbst das ist noch nicht die Krone. Ich arbeite mit einem Kollegen aus Hannover zusammen, und die machen etwas, heißt Monitor, Screen-Technik. Also die werfen das traumatische Geschehen an einen vorgestellten Bildschirm und gucken sich das da. Und da kann man das jederzeit anhalten, vorwärts und rückwärts drehen. Ist fantastisch. Also muss man einfach mal erlebt haben, weil man nicht glaubt, dass Menschen so gut geholfen werden kann, die durch solche traumatischen Erfahrungen so tief in ihrer gesamten Weiterentwicklung beeinflusst worden sind. Und natürlich geht das dann bis in den Körper rein. Und manche, wenn traumatische Erfahrungen sehr früh sind, wo sie noch nicht sprechen können, die werden gleich im Körper abgelagert. Da können Sie die nicht auf die Bewusstseinsebene hochheben, die bleiben dann im Körper eingefroren. Und das gibt es auch bei vielen Menschen, die während der frühen Kindheit solche traumatischen Erfahrungen gemacht haben. Danke. Mein Name ist Beata Frenzel. Ich bringe unterschiedliche Menschen zusammen und ins Gespräch miteinander, Und mein Wunsch, etwas wissen zu wollen zu dem Vortrag vorher, hat jetzt zu einer Lernerfahrung geführt. Die erste Erfahrung ist, Fragen zu stellen hat einen Preis. Die zweite jetzt, hinter jemanden zu stehen, wie Ihnen jetzt gerade eben, fühlt sich ganz anders an, als mit Ihnen oder Ihnen gegenüber zu stehen. Denn wenn ich jetzt hinter Ihnen stehe, fühle ich nämlich mich als Subjekt. Und das ging mir jetzt die ganze Zeit auf der Bühne so, deshalb die Lernerfahrung. Und ich habe mich gefragt, wie lange halte ich das jetzt eigentlich aus, mich als Objekt zu fühlen? Fand ich jetzt spannend, denn wir reden darüber. Und ich fand es jetzt wirklich, also das war für mich auch eine körperliche Erfahrung. Es ist, und dann der fünfte Punkt war, aus der Distanz kann ich fast besser hinhören als aus der Nähe. Also wir haben das ja alles sehr früh, wie ich versucht habe, in dem Vortrag darzustellen, gelernt. Was man tun kann, wenn man zum Objekt gemacht wird. Und wir beherrschen das alle. Das nennt man, man kann sich sofort distanzieren. Man kann den anderen für blöd erklären. Man kann sich selbst für blöd erklären. Und das ist sozusagen bei jedem von uns, werden diese Muster der Reihe nach angeworfen, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir wieder zum Objekt gemacht werden. Und es ist extrem schwer, sich aus diesen Mustern zu befreien. Ich habe ja gedacht, dass das, was ich Ihnen da eben vorgemacht habe, wo Sie da einfach sagen, dass ich verstehe, was Sie mir gesagt haben, aber es tut mir weh. Und deshalb möchte ich gerne hier sitzen bleiben, bis Sie es nochmal, vielleicht wollen Sie es nochmal anders sagen. Habe ich gedacht, das macht doch jeder. Das müsste doch jeder hinkriegen. Nein, dann sitzen die Leute reihenweise da und sagen, das kann ich nicht. Wenn das mein Chef ist, wenn das die Lehrerin ist, das kann ich nicht. Ich sage, warum können Sie denn das nicht? Ja, da habe ich dann Angst, dass der mich anschreit oder dass mein Kind dann bei dieser Lehrerin Probleme kriegt, wenn ich das so mache. Also kommen dann tausend Gründe, weshalb sie das nicht kann. Und deshalb glaube ich, dass das in unserer Kultur sehr tief verankert ist. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wie exponiert es ist. Also hier fände ich das Gehen exponierter, also von dieser Position rauszugehen, fand ich jetzt schwieriger als auszuhalten, das auszuhalten. Aber Sie haben durch diese Lernerfahrung, Lernen durch Erfahrung, habe ich eigentlich genau meine Frage beantwortet bekommen. Nämlich, jemanden hinterzustehen ist nicht immer förderlich, sondern jemanden gegenüberzustehen. Das macht eine Beziehung jetzt für mich auf, das war eine Frage an mich. Und auch eine Frage von Distanz, kann man manchmal auch besser Dinge erfassen. Und auch, dass ich gehen kann. Ja, bleiben Sie mal hier, ich will, weil, wenn wir so weit sind, können wir auch noch ein bisschen über Aufstellungsarbeit reden. Über Aufstellungsarbeit in solchen Familienaufstellungen. Da fragen Sie sich ja auch, ob das Teufelswerk ist oder ob das funktionieren kann und warum das dann funktioniert. Waren Sie mal in so einer Familienaufstellung? Und da erleben Sie Folgendes, dass wenn wir jetzt ein Ehepaar wären, da kriegten wir den Auftrag, stellen Sie sich mal hier im Raum irgendwo hin und wir hätten jetzt so schon jahrelang Clinch miteinander, dann würde sie sich ans Klavier stellen und ich mich in das Pult. Und wir würden beide glauben, dass das der richtige Platz ist. Und Sie alle, wie Sie hier unten sind, würden sagen, haben die noch alle Tassen im Schrank, so können die nicht stehen. Und dann würde einer von Ihnen hier hochkommen und würde sagen, also Sie müssen erstmal von dem Klavier ein Stück weg und Sie müssen von dem Pult ein Stück weg. Und die würden uns zusammenführen und jetzt kommt es und die würden uns nicht, so würden die uns nicht hinstellen. Ja, das geht nicht. Und so auch nicht. Da weiß man auch, das klappt nicht. Deshalb das will ich zeigen, das Wissen, wie eine gute Beziehung auszusehen hat, haben Sie alle. Es gibt nur eine einzige Art und Weise, wie wir stehen können, damit es gut ist. Das ist so. So. Ja? Okay. Und Sie merken, weshalb. Das eine ist zu eng, das andere ist zu weit weg. Und was Sie brauchen, ist ein gemeinsamer Fokus. Sie müssen schon mal irgendwann mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin sich einig gewesen sein, wo Sie eigentlich hinwollen zusammen. Das ist wieder diese Sinnfrage. Okay. Ich bin Steven Hartung und ich beschäftige mich seit 10 Jahren so in meiner Freizeit damit, wie jung und alt sich wieder begegnen können. In der Form, dass sich auch Unternehmer, jung und alt, Innovation, Tradition, alt, neu, besser begegnen können. Meine Erfahrung ist, ich engagiere mich auch im Wirtschaftsrat. Das sind ganz viele ältere Herren, die sicherlich viel erreicht haben, aber die nach jungen Leuten suchen, die sagen, und du musst das genau so machen, wie ich das gemacht habe, und versprichst mir, das die nächsten 30 Jahre, so wie ich das gemacht habe, auch zu machen. Wie kriegt man die jetzt runter von ihrer Objektebene zu der Subjektebene, dass man halt sagt, ich akzeptiere, dass du, junger Mensch, Dinge auch anders machen willst, dass da drin auch Potenziale liegen, die Zeit ist auch nicht stehen geblieben. Und wie überwinden wir eigentlich die Hürden von Innovationssprüngen? Wie schaffen wir es, dass, wie vor 100 Jahren, die führenden Kutschenbauer auch die zukünftigen Automobilbauer werden? Und wie schaffen wir es, dass die Automobilbauer von heute die zukünftigen Elektromobilitätsbauer werden? Ich bin skeptisch, aber ich bin voller Hoffnung. Ja, das ist schwierig. Weil der Mensch, ich mache es nochmal deutlicher, der Mensch kann sich das ganze Leben lang ändern. Aber was wir alle im Laufe unseres Lebens machen, wir kommen zu gewissen Überzeugungen und zu gewissen inneren Einstellungen und zu gewissen Haltungen. Und die entstehen durch Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens machen. Und wenn man dann bei so einer, durch bestimmte Erfahrungen in seinem Berufsleben als Chef, dann zu so einer Haltung kommt, dann ist die so fest, dass man schon verzweifeln kann manchmal und sich fragt, wie kriege ich denn den wieder in Bewegung? Und das, was uns dann häufigst einfällt, ist, dass wir sagen, der muss jetzt in eine richtige Krise kommen mit seinem Denken. Ja, er müsste abgesetzt werden oder irgendwo landen, wo er merkt, das geht überhaupt nicht mehr. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Dieses Argument, es muss noch schlimmer kommen, als es jetzt schon ist, damit es sich ändert, ist kein gutes Argument. Also hirntechnisch jedenfalls nicht. Hirntechnisch führt, wenn es sich verschlimmert, es dazu, dass sich im Hirn immer mehr Angst und Irritation und Unsicherheit ausbreitet. Das heißt, es kommen Ihnen genau die Bereiche im Hirn immer mehr durcheinander, die Sie brauchen, um eine konstruktive Lösung zu finden. Und deshalb stürzen wir in solchen Angstsituationen, wo Sie dem sagen, Sie sind aber jetzt schon der alte Sack, Sie müssten jetzt mal langsam das Ruder abgeht, da kriegt der Panik und dann fällt das hier runter und dann übernehmen ältere Schichten im Hirn die Handlungsführung. Das sind zunächst manchmal die Kindheitsmuster, dass man sich wieder findet in einem dieser alten Kindheitsmuster, Türen schlagen, rumbrüllen, all so ein Zeug. Und wenn es so wild wird im Hirn, dass die Angst sich so sehr ausbreitet, dass das auch nicht mehr geht, dann gehen immer noch die archaischen Notfallprogramme im Hirnstamm und da kommen dann die drei archaischen Notfallprogramme raus, die auch schon die Krokodile haben. Das ist also Angriff, Flucht und ohnmächtige Erstarrung. Also so geht's nicht. Und deshalb wäre mein Vorschlag, um Menschen mit solchen festen Überzeugungen in Bewegung zu bringen, dass man eine Situation erzeugt, in der mit seiner Überzeugung in ein Dilemma gerät. Das ist was Spannendes. Das scheint der einzige Weg zu sein, wie eine Transformation im eigenen Erkenntnisprozess möglich wird. Nicht indem ich den unter Druck setze, sondern indem ich den mit einem anderen attraktiven Modell konfrontiere, was er auch haben will. Dann sagt er, das ist wichtig und das ist auch wichtig, aber beides zusammen geht eben nicht. Und dann muss er sich entscheiden und es ist aber nicht die Entscheidung, mache ich es jetzt so oder mache ich es so, also entweder konservativ oder links oder rechts oder sowas, sondern die Lösung heißt dann Transformation auf eine andere Stufe, von der es dann richtig ist, dass es rechts und links gibt. Und das würde heißen, eine Situation herbeizuführen, in der Menschen mit ihren bisherigen Vorstellungen in ein Dilemma geraten, weil sie feststellen, was anderes wollen sie auch noch und beides zusammen scheint so nicht zu gehen. Und dann müssen sie hoch. Also typisches Einstein, Newton'sche Physik ging nicht mehr, Quantenphysik ging auch nicht richtig, beides passte nicht zusammen, aber es hätte doch nichts genützt, wenn er gesagt hat, Newton hat recht oder die Quantenphysik hat recht. Machte also die Relativitätstheorie und von da oben haben sie beide recht. Das ist Transformation. Ich würde da gerne mal einen Versuch starten, einfach so, wenn es schief geht, ist auch nicht schlimm. Wer mitmachen will, kann mich ansprechen. Und ich lade Sie, Professor Hüther, gern dazu ein. Alles klar. So, Ich heiße Birgit Braun, ich bin Auditorin im Qualitätsmanagement und bin auch pädagogische Mitarbeiterin einer freien Schule. Und meine Idee ist jetzt gerade gekommen, wie ich noch mehr Impulse, wie ich den Schülerinnen und Schülern noch mehr Impulse geben kann, dass die Begeisterung wächst. Also ich möchte einfach der Großhandel sein für die Dinger, damit ich ganz viel schaufeln kann, ganz viel Begeisterung erwecken kann. Das ist das eine und das natürlich dann weitergehend wieder auf die Erwachsene im Job, dass die Arbeit, dass die Menschen gesünder leben, dass sie einfach mal wieder zu sich stehen, so wie Sie das an dem wunderbaren Beispiel gezeigt haben. Okay, da sage ich jetzt nicht so viel dazu, weil da haben wir einen Workshop. Die Frau Rasfeld sitzt hier unten, die hat mit mir zusammen und dem Stefan Breitenbach die Initiative Schule im Aufbruch gegründet. Zwei Dinge scheinen mir wichtig. Erstens die Frage, wissen Ihre Schüler in der Schule, was haben Sie getan, damit die Schüler wissen, warum sie in die Schule gehen wollen? Das wäre die Sinnfrage. Und die zweite heißt, was haben Sie getan, damit alle an der Schule Beteiligten das Gefühl haben, sie sitzen alle in einem Boot? Das wäre die Gemeinschaftsfrage. Also ich glaube, dass Schule nur dann funktionieren kann, wenn die Lehrer untereinander, die Lehrer mit der Schulleitung, die Schulleitung und die Lehrer mit den Eltern und alle zusammen mit den Schülern sich als eine Gemeinschaft begreifen, die alle sich auch irgendwie mal darüber verständigt haben, wo sie eigentlich in diesen 10 oder wie vielen Jahren gemeinsam hinwollen. Und dann könnte das funktionieren. Okay, mein Name ist Maren Frank und ich interessiere mich schon mein halbes Leben lang für Gehirnforschung, für Neurobiologie und habe auch sehr viel von Ihren Werken gelesen, habe mich deshalb sehr häufig mit diesem Thema Subjekt auch schon beschäftigt in den letzten Jahren und habe schon in vielen Situationen auf dieser Kiste gesessen und auch schon in vielen Situationen hier gestanden und sozusagen jemanden da gehabt, der auf der Kiste gesessen hat. Und mein Problem ist, ich habe häufig dort gesessen und hatte dort jemanden, der genauso wie Sie schön völlig ausgerastet ist. Ja, also ich will es aber nicht Ihnen sagen, anders sagen, gehen Sie bitte nach Hause. Und meine Frage ist, diese Angst, diese kontrollieren wollen, was dann immer kommt. Wie kann man da mit Ideen, mit auch vielleicht Entrepreneurship, mit einem anderen Design, mit anderen Möglichkeiten das angehen, dass Leute die Kontrolle loslassen, sich einladen lassen und neue Erfahrungen machen? Also Angst ist ja in unserem Land sehr weit verbreitet und nicht deshalb, weil die Angst so viel Spaß macht, sondern weil es speziell in diesem Land viele Gründe gibt dafür, dass Menschen ihr Vertrauen nie so richtig aufgebaut haben oder dann es auch so schnell verlieren. Und deshalb heißt das richtige Gegenmittel gegen die Angst Wiedergewinnung und Zurückerlangung von Vertrauen. Und da gibt es 3 Vertrauensressourcen, die Sie immer stärken könnten. Und das ist nebenbei jetzt auch wieder das Geheimnis dieser psychotherapeutischen Interventionen und von Schule. Die erste Ressource heißt, lass uns doch mal gemeinsam auf das gucken, was du schon alles toll hingekriegt hast. Das heißt, das Vertrauen zurückgewinnen in die eigenen Kompetenzen. Dass man einfach nicht schon loslegt, sondern erstmal guckt, der hat doch schon irrsinnig viel gekonnt. Und da muss man jetzt nur erstmal das wieder hochholen, damit ihm das wieder einfällt. Das hat er in der Situation vergessen. Das heißt, dann kriegt er ein bisschen mehr Vertrauen, dass er was kann. Aber das reicht alleine natürlich meistens noch nicht. Die zweite Vertrauensressource heißt, ich vertraue darauf, dass wenn ich alleine nicht mehr weiterkomme mit meinen Kompetenzen, dass ich dann jemanden finde, mit dem ich es gemeinsam hinkriege. Das wäre das Vertrauen in andere oder in die Fähigkeit, andere zu finden, mit denen man gemeinsam weitermachen kann. Wäre auch toll, wenn das gestärkt würde. Und das reicht dann immer noch nicht. Ich nehme da immer das Bild eines dreibeinigen Hockers. Da müssen Sie 3 Beine dran haben, sonst sitzen Sie da nicht richtig gut drauf. Also Kompetenzen alleine, personale Kompetenzen alleine reicht nicht. Da kippen Sie um. Personale Kompetenzen plus Vertrauen, dass man Freunde hat, mit denen man gemeinsam gehen kann, ist schon besser, haben Sie 2, aber immer noch nicht genug. Das dritte muss noch mit dazu und das ist wahrscheinlich die schwierigste Vertrauensressource, hat wieder was mit der Sinnfrage zu tun. Es wäre gut, wenn er das Vertrauen hätte, dass er auf dieser Welt zu Hause ist, dass er in dieser Welt gehalten ist, dass er hier gebraucht wird, dass es auf ihn ankommt, wie auch immer Sie das nennen. Und wenn einer das nicht hat, dann nützen ihm auch die Kumpels nichts und dann nützt ihm auch sein privates Kompetenzfeld nichts, was er da hat. Wenn er nicht weiß, wie er in dieses ganze Leben hier eingebunden ist, glaube ich, fliegt er immer am Leben vorbei. Dankeschön. Und diese dritte Ressource ist übrigens die stärkste. Und die vollzieht sich aber nicht nur im religiösen Kontext, weil das ist nur, dass sich die Religionen dieser sozusagen gebildet haben, um Menschen dieses Vertrauen zu geben in ihrer Verängstigtheit. Das ist ja okay. Aber eigentlich geht es um etwas, dass alle Menschen auf dieser Erde etwas finden, was sie miteinander verbindet. Wer das vielleicht mal gelesen hat, der Dalai Lama sagt, die universelle säkulare Ethik des Menschen, also die Rückbesinnung auf das, was uns als Menschen eigentlich ausmacht, ist tausendmal wichtiger als die jeweilige religiöse Zugehörigkeit, in der wir zufälligerweise mal reingeraten sind, nur weil wir auf einem bestimmten Teil dieses Erdballs groß geworden sind. Wir sind fast fertig und noch fast gut in der Zeit. 5 Minuten und dann sind wir durch. Bitte. Hallo, mein Name ist Cordula Nagel und ich habe eigentlich ein Problem damit. Ich stolper noch so ein bisschen über dieses Thema Objektivierung. Gerade weil Sie vorhin das Beispiel Mutter und Kind angebracht haben. Für mich ist es eigentlich, also ich bin auch natürlich in dieser Kultur hier groß geworden, für mich ist es normal, dass eine Mutter seinem Kind sagt, so jetzt ziehst du die Gummistiefel an, jetzt ziehst du die Regenjacke an, draußen regnet es und das Kind hat vielleicht keinen Bock drauf, weil das Kind im Regen Pitsche-Patsche spielen will, aber man setzt sich eben durch als Mutter und man hat ja auch einen gewissen Hintergedanken. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, wenn das so von oben herabkommt, dass das eine Art Objektivierung des Kindes ist. Ich weiß aber nicht genau, also für mich, ich habe wie gesagt Schwierigkeiten dazu sagen, wann oder wie genau definieren Sie denn diese Objektivierung? Wann ist es eine Objektivierung und wann ist es einfach nur ein normales fürsorgliches Verhalten, das man seinem Gegenüber eben entgegenbringt? Ist relativ einfach. Dann, wenn der andere noch die Chance hat, eine eigene Entscheidung zu treffen, dann ist er ein Subjekt. Wenn der andere keine eigene Entscheidungschance mehr hat, weil Sie ihn in die Kiste gesteckt haben und ihm gesagt haben, was er zu tun hat, dann ist er kein Subjekt mehr, er ist ein Objekt. Und das passiert uns allen viel, viel häufiger, als wir denken. Und das geht aber auch, ich kenne ja auch solche Familien, man kann das auch zu Hause hinkriegen, ohne dass man das Kind zum Objekt seiner Maßnahmen macht. Da kommen aber sehr andere Kinder raus. Also einer, den ich da kennengelernt habe, der das offenbar nie erfahren hat, ist André Stern, der in diesem Film Aussagen macht, der heißt Alphabet. Und halten Sie sich fest, ich habe wirklich lange mit dem geredet, der hat so eine gute Beziehung zu seinen Eltern, der hat sich auch nie als Objekt erlebt und was da als Nebenprodukt rauskommt, der hat auch keine Pubertät gehabt. Also dann, wenn man so behandelt wird, muss man auch nicht sich von den Eltern lossagen. Das muss man ja nur, damit man aus dieser Nummer rauskommt. Und da scheinen sozusagen manche riesige Prozesse, die wir hier in unserer Gesellschaft erleben, auch wieder keine hirntechnischen Hintergründe zu haben, sondern das hat den Hintergrund einer bestimmten Art des Umgangs miteinander. Und da fängt es an, interessant zu werden. Aber darüber können wir auch noch ein bisschen in der Ecke dann nachher uns unterhalten oder im Laufe des Tages. Ist ein spannendes Thema, vor allen Dingen, wenn man es dann runterbricht auf die Konkretheit der elterlichen Beziehung zu ihrem Kind. Wichtig wäre, dass Sie ständig das Gefühl haben und sich fragen, habe ich ihn jetzt genug eingeladen, ermutigt und inspiriert? Weil dann hat er genug Luft. Der Kleine oder die Kleine. Wenn Sie sagen, habe ich ihn jetzt eingezwängt mit meiner Vorgabe, hat er nicht mehr viel Luft, dann könnten Sie aber sich noch bei ihm entschuldigen dafür, dass Sie es so gemacht haben. Etwas später. Sie können ja auch immer wieder raus aus der Nummer. Das heißt, Sie können auch jederzeit im Leben dem anderen erklären, dass es jetzt vorbei ist. Dass Sie das eingesehen haben, dass das Mist war und dass Sie das nicht mehr wollen. Dass es Ihnen lieber wäre, Sie könnten jetzt miteinander als Subjekt einander begegnen. Das ist eine Entscheidungssache. Können Sie jederzeit, können Sie ja mit allen ausprobieren. Geht hundertprozentig. Das macht man in einer gewissen Weise schon, wenn man den Nachbarn anguckt und den mal anlächelt. Das ist schon die Einladung, dass man ihn als Subjekt gerne begegnen würde. Der Letzte. Mein Name ist Roland Bause Und ich habe Ihren Ausführungen und auch den Ausführungen von Herrn Faltin vorhin mit Aufmerksamkeit zugehört. Und es trifft meine Überzeugung, dass dass das gesellschaftliche Leben, so wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann, sondern nur in diesem Sinne funktionieren kann, dass sich Menschen zum einen nicht instrumentalisieren lassen und das andere nicht Menschen für ihre Zwecke, für ihre Ziele instrumentalisiert werden. Typisches Beispiel ist Korea und Syrien oder auch bei großen Konzernen wie Apple, wo Leute dann reihenweise aus dem Fenster springen. Und das ist eine Instrumentalisierung im massivsten Sinne. Und meine Frage hierzu ist, gibt es die Möglichkeit, hier ein Umdenken herbeizuführen? Das Umdenken müsste aber nicht bei den Leuten stattfinden, die sich instrumentalisieren lassen oder instrumentalisiert werden, sondern das Umdenken müsste bei den anderen stattfinden. Aber diese Leute müsste man dann umerziehen, das haben schon mal zwei Leute probiert und das funktioniert ja auch nicht. Ja, aber das, was wir hier machen, ist der Anfang dieses Prozesses. Was uns gelingen müsste, ist, ganz viele kleine Inseln der Potenzialentfaltung aufzubauen, indem sie sich als Entrepreneur auf den Weg machen und ein Modell aufbauen, was, der Herr Faltin hat es vorhin so genannt, hochattraktiv für andere ist. Und dann gewinnt sozusagen die andere Art des Umgangs miteinander und das daraus erwachsende Ergebnis, er gewinnt so eine hohe Attraktivität, dass es zu einer Bedeutungsverschiebung kommt. Und dann fangen auch Leute in großen Konzernen an, sich zu fragen, ob das nicht anders geht. Unabhängig davon, was ich beobachte, dass die großen Chefs, die Personalchefs in den großen Konzernen längst verstanden haben, dass es so nicht mehr geht. Das ist ja das eigentlich Interessante, dass die vor ein paar Jahren haben die immer noch gesagt, wenn ich sie gefragt habe, wie läuft es so, ja gut, aber wir müssen uns noch ein bisschen straffer organisieren und es muss noch ein bisschen besser durchgemacht werden. Und heute, wenn ich die heute frage, sagen, das läuft schon noch, aber so wie wir da unterwegs sind, ist es verkehrt. Also wir müssen komplett umsteuern und wissen nicht wie. Und das ist ein gutes Zeichen für den Veränderungsprozess. Ihr wollt ein gutes Wort. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich, vor allen Dingen bei denen, die hier oben waren. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und noch einen schönen Tag.